Das Unikino präsentiert. A Star is Born. Aufstieg und Fall in der großen Welt der Musik. Darüber hinaus zeigt uns A Star is Born, der am Donnerstag im Unikino läuft, aber auch noch eine herzzerreißende Liebesgeschichte. Die Story. Der Country-Sänger Jackson Maine, gespielt von Bradley Cooper, ist am Höhepunkt seiner Musikkarriere. Von seiner Alkoholsucht in eine Bar getrieben, trifft er dort auf die junge Frau Ellie, verkörpert von Lady Gaga, die dort einen kleinen Auftritt hat. Es entsteht eine innige Verbindung. Sie brauchen einander. Er hilft ihr auf die großen Bühnen und sie gibt ihm Halt. Ich steig nicht mit dir auf das Ding, wenn du getrunken hast. Ich habe in letzter Zeit nicht mal ans Trinken oder so gedacht. Wir werden sehen, wie lange das hält. Geh und warte unten. Wie sich diese Liebesgeschichte entwickelt, sollte man sich am besten selbst anschauen. Die Technik. A Star is Born ist die dritte Neuverfilmung von Ein Stern geht auf von 1937. Bradley Cooper adaptierte das Drehbuch und hatte hiermit sein Regiedebüt. Technisch gesehen ist der Film mit großartiger Kamera und tollem Ton ausgestattet. Dafür wurde der Film auch mit einem Oscar belohnt. Die Lichtsetzung gibt den Szenen ihren gewünschten Flair. Leider gibt es großen Punkt dazu für die Story. Durch die sehr schnellen Schnitte fällt es schwer, Emotionen aufzubauen. So wird eine Liebeserklärung mal eben nebenbei eingeschoben und die Blicke der Schauspieler nur kurz gezeigt. Vielleicht wollte man den emotionsgeladenen Songs nicht ihren Auftritt streitig machen. Denn auch bei der Musik fällt auf, dass die Bühnenauftritte ganz gezeigt werden und Lieder ganz gespielt werden. Es wirkt zu Teilen wie eine Präsentation eines Musikalbums. Fazit? Wenn man auch wenig mit den Protagonisten mitfühlt, so wird dennoch durch die großartige Darstellung der Lieder das Herz berührt, sodass am Ende sogar das ein oder andere Tränchen vergossen wird. Vielleicht ist dieser Film kein typisches Hollywood-Kino, dennoch sehenswert, wenn man tolle Musik mag. Trotz der genannten Gründe bekommt der Film für einen glaubhaften Bradley Cooper und eine herausragende Lady Gaga von uns eine 8 von 10 Punkten.